Jetzt ist es gut. Sie singen Lieder, der Regenbogen schaut hernieder. Der Bogen, den Gott hat gemacht, hat Frieden nach der Flut gebracht. Nun müssen Sie zufrieden sein. Nein, plötzlich dringt die Angst herein. Wer weiß, ob Gott uns wirklich liebt, ob er nicht nimmt, so wie er gibt. Immer kommt, das darf uns hier nicht mehr vertreiben. Die Gottes-